Bis 3 Uhr laufen heute im Soundcheck nur Songs von Jimmy Webb. Zuerst eben Wichita Lineman, großer Hit für Glen Campbell 1968. Glen Campbell war damals schon ein gefragter Gitarrist, vor allem als Sessionmusiker im Studio, aber auch live. Er tourte zum Beispiel mal mit den Beach Boys, nachdem Brian Wilson nicht mehr live auftreten wollte. Aber die Karriere als Sänger begann für Glen Campbell erst so richtig mit den 3 Webb-Liedern Ende der 60er. Alle werden wir hören, eben also schon mal Wichita Lineman. Danach Richard Harris, irischer Filmschauspieler und auch Sänger, nämlich in den Jahren 1968-69 unter der künstlerischen Leitung von Jimmy Webb. Harris passte genau zu den melodramatischen Stücken jener Zeit, die Webb schrieb und von denen eins auch für den Titel der heutigen Sendung verantwortlich ist, MacArthur Park. Jimmy Webb hatte dieses Stück eigentlich für die amerikanische Gruppe Association vorgesehen, mit der er gerade an einem Album arbeitete. Irgendwie passte das aber nicht zusammen, die Musiker mochten es nicht so. Webb spielte es danach Richard Harris vor, der mochte es sofort und so entstand diese merkwürdige Nummer mit Tempowechsel, großem Orchesterapparat, Dramatik, Kitsch, Pathos auf knapp 7,5 Minuten. Immer noch eine der längsten Singles, die je veröffentlicht wurden und die dabei auch noch erfolgreich waren. Richard Harris sang auf 2 Alben von Jimmy Webb, eben das Titelstück des ersten, A Tram Shining, und jetzt also das Opus Magnum, auch von diesem Album und eben auch als Single 1968, MacArthur Park.